Ich werd jetzt ziehen, Kumpanen, und kann mich erholen. Von diesem Land, vom Rhein gespalten bis nach Polen. Dem Land vor meinem roten Sangesbruder Biermann drüben. Mit einem Arsch verglichen, das wir trotzdem lieben. Auch wenn wir beide nicht von Maas bis Memel singen. Aus diesem Land mit seinen hunderttausend Dingen. Den schönen Mädchen, Wäldern, Bieren, vollen Scheunen. Den Führungskräften, Sonntagsworten und den Todeszäunen. Aus diesem Land zieh ich jetzt fort, kann mich verschnaufen. Kumpanen, darauf wollen wir noch einen saufen. Adieu, Kumpanen, ich zieh in ein anderes Land. Ich würg schon lang an diesen breiigen Sonntagssprüchen und diesen Führungskräfteschweiß kann ich nicht länger riechen. Mir schlägt das Brüllen jener Leute auf den Magen, die Humbertätere sich auf die Schenkel schlagen. Der Klassenzimmermief, der rüber weht von Osten. Die Oberlehrerhymnen bringen mich zum Kotzen. Und wenn es knattert in der Nacht, sag ich mir, schlafe. Ich seh zwar Zäune, doch was springt und fällt, sind keine Schafe. Dass jeder dahin, wo er leben will, kann laufen. Kumpanen, darauf wollen wir noch einen saufen. Adieu, Kumpanen, ich zieh in ein anderes Land. Dass unsere Mädchen nicht in Kitteln aufmarschieren und dass die Führungskräfte nach Marihuana gieren und dass die Jäger euch nicht in die Zäune treiben und dass die Sonntagsworte in den Kehlen stecken bleiben. Dass unsere Kinder nicht vom Rumpelstilzchen träumen, dass auch das Bier läuft, ohne allzu viel zu schäumen. Und dass Taranteln alle Oberlehrer küssen, dass sie zu ihren eigenen Hymnen twisten müssen. Und dass die Händler nicht den letzten Baum verkaufen. Kumpanen, darauf wollen wir noch einen saufen. Adieu, Kumpanen, ich zieh in ein anderes Land. Kumpanen, ihr aus den Provinzen vor den Zäunen, verfresst euch nicht trotz eurer übervollen Scheunen. Das in den Spiegel gucken, grinsen, Zwiebel schneiden, ein bisschen Job und Jazz und Sex und Krach vermeiden. Das alles reicht nicht mehr, man ist schon bei den Proben. Henker bürsten grinsend ihre alten Roben. Verstellt die Weichen, wenn sie Züge rückwärts schalten, so lang, bis sie sich wieder an den Fahrplan halten, dass wir uns wiedersehen im gleichen freien Haufen. Kumpanen, darauf wollen wir noch einen saufen. Adieu, Kumpanen, ich zieh in ein anderes Land.